Erster Salomo beendete alle Arbeiten für den Tempel. Er legte das Gold und Silber in die Schatzkammern. Zweiter Salomo rief die Anführer von Israel nach Jerusalem. Sie holten die Lade Gottes aus Zion. Dritter, alle Männer von Israel kamen zum König. Es war das Fest im siebten Monat. Vierter, die Anführer von Israel kamen zusammen. Die Leviten hoben die Lade hoch. Fünfter, die Priester trugen die Lade und das heilige Zelt. Sie brachten alle heiligen Sachen hinauf. Sechster, König Salomo und das Volk opferten sehr viele Tiere. Niemand konnte sie zählen. Siebter, die Priester stellten die Lade in den hinteren Raum. Sie stand unter den Flügeln der Engelfiguren. Achter, die Engelfiguren breiteten ihre Flügel über die Lade aus. Sie bedeckten die Lade. Neunter, die Stangen der Lade waren sehr lang. Man sah sie im Raum davor. Sie sind heute noch dort. Zehnter, in der Lade waren nur zwei Steintafeln von Mose. Gott gab sie den Israeliten nach Ägypten. Elfter, die Priester gingen aus dem Tempel hinaus. Alle Priester machten sich für Gott bereit. Zwölfter, die Sänger Asaf, Heman und Jeduthun spielten Musik. Sie trugen weiße Kleidung. 120 Priester bliesen Trompeten. Dreizehnter, die Musiker lobten Gott zusammen. Sie sangen, Gott ist gut und seine Liebe bleibt ewig. Eine Wolke füllte den Tempel. Vierzehnter, die Priester konnten nicht arbeiten. Die Wolke war zu stark. Gottes Herrlichkeit füllte den Tempel.